mich über was der Güte schenkst du mir. Doch was gibt mein Gemüte dir dafür? Welch Übermaß der Güte, welch Übermaß der Güte, welch Übermaß der Güte schenkst du mir. Welch Übermaß der Güte, welch Übermaß der Güte, welch Übermaß der Güte schenkst du mir. Was gibt mein Gemüte dir dafür? Doch was gibt mein Gemüte? Was gibt mein Gemüte dir dafür? Doch was gibt mein Gemüte? Doch was gibt mein Gemüte dir dafür? Sonst nicht zu bringen, als dir Dank und Lob zu singen, als dir Dank und Lob, dir Dank und Lob zu singen. Herr, ich weiß sonst nicht zu bringen, als dir Dank und Lob zu singen. Ich weiß sonst nichts zu bringen. Ich weiß sonst nichts. Ich weiß sonst nichts zu bringen, als dir Dank und Lob zu singen.